Kälte beißt in Gesicht und Hände der Männer auf einer nächtlichen Baustelle. In einem kleinen Hinterzimmer fertigt ein Graveur Stempel mit den Unterschriften von Staatspräsidenten und Bankiers an. Ein hagerer Gentleman in zeitlos eleganter Kleidung sitzt im Büro des Funkers auf einem Passagierdampfer und sendet unablässig Depeschen über den Atlantischen Ozean. Der Mann, der die Welt anzündete. An einer Kreuzung zweier Hauptstraßen im Zentrum von Stockholm, Schweden, herrscht Tag und Nacht Baulärm. Das ist sehr ungewöhnlich im Jahre 1908. Denn gebaut wird Land auf, Land ab seit alters her eigentlich nur bei Tag. Diese Baustelle aber ist anders. Der Bauherr hatte die vollmundigen Versprechungen des jungen Geschäftsführers der Baufirma Kreuger und Toll beim Wort genommen und verlangt, in den Vertrag eine Klausel aufzunehmen, die für den Fall der verspäteten Fertigstellung des Gebäudes eine Strafzahlung vorsieht. Gebühr 6.000 Kronen pro Tag. Paul Toll, der konservative Partner der Firma, hätte diese Klausel gerne verhindert. Herr Kreuger hingegen, deutlich risikofreudiger, stimmt bedenkenlos zu. Zögert dann einen Moment und stellt seinerseits eine Bedingung. Sollte das Bauwerk vor dem vereinbarten Zeitpunkt übergeben werden, erhält Kreuger und Toll eine Bonuszahlung. Gebühr 6.000 Kronen pro Tag. Schmunzelnd willigt der Bauherr ein. Diese Bedingung scheint ihm nichts weiter als die etwas großspurig geratene Geste des jungen, noch wenig erfahrenen Ingenieurs zu sein. Denn noch nie in der Geschichte Stockholms ist ein Bauprojekt rechtzeitig fertig geworden, geschweige denn vor der Zeit. Der junge Ingenieur aber hat sein Handwerk in Amerika gelernt, wo er Assistent von Julius Kahn war, einem richtungsweisenden Entwickler der Bauweise mit Stahlbeton. Für dieses Verfahren hat der junge Mann die exklusiven Rechte mit zurück in seine Heimat Schweden gebracht, um mit einem Freund das Bauunternehmen Kreuger und Toll zu gründen. Nach ersten kleinen, eher unbedeutenden Aufträgen gelingt es schließlich, den Zuschlag für den Bau des Hochhauses in Schwedens Hauptstadt zu erhalten, wo von nun an ein Lärm vorherrscht, wie man ihn dort vorher nicht kannte. Weder in diesem Ausmaß noch in dieser Intensität. Es hagelt Proteste, Beschwerden und Anzeigen. Der 28-jährige Ivar Kreuger ist darauf durchaus vorbereitet. Er ist nicht nur ein akribischer Perfektionist und cleverer Taktiker, sondern bereits seit frühen Kindertagen auch ein überdurchschnittlich begabter Rechner, Planer und Denker. Er kennt die Wege, die Beschwerden und Anzeigen in den Behörden durchlaufen und ist in der Lage, sie gekonnt gegen die Zeiträume aufzurechnen, die der Krach der einzelnen Gewerke auf der Baustelle andauert. Entscheidend für seine Taktik ist, dass er das Hämmern und Poltern in ausführlichen schriftlichen Erwiderungen auf die Anzeigen fein zu differenzieren weiß. Lärm ist nicht gleich Lärm. Ist die Anzeige gegen die rund um die Uhr rumpelnden Ausschachtungsarbeiten in der behördlichen Bearbeitung so weit fortgeschritten, dass es Unannehmlichkeiten geben könnte, sind diese Maßnahmen bereits abgeschlossen. Damit herrscht allerdings noch lange nicht wieder Stille im Zentrum der Stadt. Denn jetzt dröhnen und rattern die Betonmischer. Gegen diese spezielle Art nächtlicher Ruhestörung aber liegt noch keine Anzeige vor. Und das Spiel geht in die nächste Runde. Ivar Kreugers Berechnungen sind so exakt, dass er den schlafgestörten, beschwerdeführenden Nachbarn stets eine Nasenlänge voraus ist. Sein Zeitmanagement ist in jeder Beziehung von so großer Präzision, dass auch der für unmöglich gehaltene Coup glanzvoll gelingt. Das Gebäude wird 3 Monate vor der Zeit fertig. Die Anwohner sind erlöst und können endlich wieder schlafen. Der Bauherr hingegen kann sich nicht zurecht freuen. Die kleine, schmunzelnd eingeräumte Zusatzklausel im Vertrag verpflichtet ihn jetzt zur Bonuszahlung von 400.000 Kronen. Die Hälfte dieser stolzen Summe nutzt das Unternehmen für Investitionen in neue Maschinen. Mit der zweiten Hälfte riskiert Ivar Kreuger etwas für die Zeit Ungewöhnliches. Er ist ja noch kein reicher Mann und kauft mit dem Geld dennoch Aktien, um damit zu spekulieren. Über die Idee, sein Geld nicht unbedingt im traditionellen Sinne, also mit Arbeit als Ingenieur oder Unternehmer zu verdienen, denkt er bereits seit Jahren nach. Als junger Ingenieur in New York stattete er der Börse gelegentlich einen Besuch ab. Zunächst lediglich neugierig, war er schon bald fasziniert von der hektischen Geschäftigkeit der Aktienhändler. Dort unten auf dem Parkett wurden von relativ wenigen Menschen ungeheure Summen verschoben, Schicksale von Unternehmen, Branchen und nicht selten sogar Ländern entschieden. So konnten, und dieser Gedanke fesselt ihn ganz besonders, in kürzester Zeit gewaltige Beträge verdient werden. Die Möglichkeiten der Börse verankerten sich tief in seinem Bewusstsein. Mit dem Geld aus der Bonuszahlung sieht er jetzt zum ersten Mal eine reelle Chance, selbst die Initiative zu ergreifen und mitzutanzen auf diesem Parkett. Er tut das weder blind noch leichtfertig, vielmehr kühl rechnend und gleichzeitig risikofreudig. Sein phänomenales Gedächtnis ist von enormer Hilfe. Was immer er über ein Unternehmen liest oder erfährt, er behält es für immer und weiß es in Relation zu setzen zu den Entwicklungen anderer Unternehmen und ihrer Märkte. Bald ist er Experte und überdurchschnittlich erfolgreich. Das bemerken auch die Bankiers, bei denen er seine Konten führt, und sie beginnen sich für sein überdurchschnittliches Geschick in Finanzgeschäften zu interessieren. Man bietet ihm einen Job an. Er soll das in Schwierigkeiten steckende Unternehmen des eigenen Vaters unter die Lupe nehmen. Der Vater ist Besitzer einer Streichholzfabrik mittlerer Größe. Viele Jahre lang hat sie gut funktioniert. Jetzt aber, im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, wollen die Geschäfte nicht mehr so recht laufen. Das Zündholzgeschäft in Schweden, eine eigentlich ruhige Branche, hat sich selbst in Schwierigkeiten gebracht, weil zu viele Anbieter auf dem Markt um Anteile ringen. Schwedische Zündhölzer sind die besten der Welt. Das Feuerzeug ist noch nicht erfunden, zumindest nicht als Massenartikel. Streichhölzer sind daher ein kleines, aber feines und sicheres Geschäft, denn jeder Mensch braucht sie. Sie kosten nicht die Welt, sind aber überall vorhanden und verbrauchen sich zwangsläufig, sodass unablässig für Nachschub gesorgt werden muss. In den frühen Ausführungen bilden die chemischen Substanzen Tetraphosphortrisulfid und Kaliumchlorat die Komponenten im Zündkopf. Wird diese Masse an einer rauen Fläche gerieben, entzündet sie sich und bildet eine Flamme. Der Nachteil dieses Prinzips besteht darin, dass diese Reaktion auch ungewollt stattfinden kann, wenn beispielsweise die Zündköpfe in der Schachtel gegeneinander gepresst werden. Zündhölzer stellen damit ein nicht unbeträchtliches Sicherheitsrisiko dar. Bis im Jahre 1848 der deutsche Chemiker Rudolf Christian Böttger den Phosphor aus den Zündköpfen separiert und in die Reibefläche einlagert. Das Streichholz kann damit zwar nicht mehr an jeder beliebigen rauen Fläche entzündet werden, sondern nur noch an der speziell präparierten Reibefläche, doch die Gefahr ist gebannt. Eine Selbstentzündung ist praktisch ausgeschlossen. Das Sicherheitszündholz ist erfunden. Rudolf Christian Böttger lässt seine Erfindung patentieren, findet in seinem Heimatland aber weder Beachtung noch Interesse. Die schwedische Zündholzindustrie hingegen ist wachsam und erwirbt das Patent. Das Sicherheitszündholz von Welt kommt fortan aus Schweden. Ivar Kreuger ist all das zwar bekannt, doch es interessiert ihn nicht sonderlich. Zündhölzer sind ein zu unbedeutendes Produkt, eine zu kleine Sache, ein zwar solider, aber sehr überschaubarer und begrenzter Markt. So zeigt er kaum Neigung, den Auftrag zur Bilanzanalyse von Vaters Fabrik anzunehmen. Die Bankiers aber drängen, bis er schließlich einwilligt. Der Blick in die Bücher offenbart zunächst tatsächlich nichts als reine Routine. Erst als er die Bilanzen des Familienunternehmens mit denen der gesamten Branche vergleicht und in Beziehung setzt, entdeckt er etwas, das nur ihm und seinem von vielen Zeitgenossen genial genannten Kombinationsvermögen zu entdecken möglich ist. Etwas, das zwischen den Zeilen steht und von Möglichkeiten und Chancen berichtet, die ihm durchaus logisch und zwangsläufig erscheinen, jedem anderen aber fantastisch, gewagt, verrückt oder gar unmöglich vorkommen müssen. Was er entdeckt, fasziniert ihn so sehr, dass er zum ersten Mal in seinem Leben all seine bisherigen Erfahrungen in einen einzigen großen, konzentrierten Denkprozess einfließen lässt, der sich über viele Wochen erstreckt. Es ist auch das erste Mal, dass er sich dazu konsequent zurückzieht. In ein kleines Zimmer, das er oft tagelang nicht verlässt und in das nichts und niemand eindringen darf. Den Raum der Stille nennt er ihn. Ein Ort, der ihm von nun an für alle Tage heilig sein wird, wie kein anderer. In all seinen zukünftigen Büros und Privatwohnungen wird es ihn geben. Akustisch isoliert, spartanisch eingerichtet und ausschließlich für ihn zugänglich. In seinem ersten Raum der Stille wird die große Idee geboren, die sein Leben von nun an maßgeblich bestimmen soll und ihn in den Augen von Millionen berühmt und berüchtigt machen wird, gefürchtet und geachtet, bewundert, vergöttert und am Ende verdammt.